Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hier ist der eine Podcast mit dem Zeitreiseeffekt, bei dem die Folge davor erst danach erscheint und die Folge danach schon lange davor und überhaupt, guten Tag, willkommen zu die Elite, das Labertin mit dem Zeilenende und dem Außenseelie. Glück auf! Einen wunderschönen, guten, was auch immer. Ja, ist es nicht schön. Die Folge danach kommt eigentlich davor. Und die Folge davor kommt danach. Ja, aber zwei danach manchmal sogar. Also es ist, auch wir sind ein Zeitreise-Podcast. Das ist magisch. Also für mich war ja sowieso Zeitreise, weil gestern oder so der Tag war, wo ganz viele Folgen von uns plötzlich wieder in meinem Podcatcher aufgetaucht sind. Ja, also für andere Menschen vor zwei Wochen oder so. Oder vielleicht vor drei, wer weiß das denn schon? Wenn diese Folge erscheint, wirst du schon dort, wo du jetzt wohnst, wahrscheinlich gar nicht mehr wohnen. Das könnte unter Umständen passieren, ja. Wer weiß? Ja. Wer weiß? Dinge passieren. Also da es hier ja noch nicht mal mehr anständige Sitzgelegenheiten zum Podcasten gibt, ist das wahrscheinlich auch bitter nötig. Ja, und wenn jetzt christdemokratische Ultras quasi deine Adresse im Impressum suchen und losziegern, könnte es sein, dass sie dann noch an der falschen Adresse, weil du eine Minute zu spät irgendwie die Adresse geändert hast im Impressum oder sonst irgendwas. Also man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge meine Meldeadresse auch immer noch meine alte Adresse, weil wir ja alle wissen, wie das so ist, auf einem deutschen Bürgeramt einen Termin zu bekommen. Ja, bestimmt. Eingeführt hat das ja damals auch die CDU. Wir reden heute nämlich tatsächlich über so ein bisschen über die Christdemokraten, auch wenn uns damit vielleicht die Chance verhageln, jetzt, dass sie wieder mit uns ein Interview führen, also wieder nicht quasi, weil ich werde jetzt versuchen, Parlamentarier anzuschreiben. Bei den Grünen werden wir mal versuchen, es nicht mit Anna Christmann nochmal zu versuchen, weil ich glaube, der Erkenntnisgewinn dahin zu, dass sie in einen Skype-Call oder so zu holen, wird etwas wenig. Und ja. Fürs schönes Wetter draußen am Stadtstrand ist einfach A zu weit und B zu kalt. Wir könnten Robert Habeck fragen. Ja, ich werde mal schauen, vielleicht werden wir hier in Leipzig fündig. Bei den Sozen können wir gern in Stuttgart klingeln, bei Lucia oder wer auch immer von der SPD. Weiß nicht, ob wir mit der FDP noch reden müssen, wie relevant die noch sind. Wir können mit jemandem von Volt reden, das wäre, glaube ich, relevanter als alles, was die FDP zu sagen hätte. Wir können die CDU mal wieder einladen. Ich weiß nicht, wir können auch mal mit der Linken versuchen zu reden. Die dürften auch noch relevanter werden als die FDP. Und natürlich, wir können mal fragen, ob die BSW mit uns redet. Wir werden uns natürlich nicht von Zelensky distanzieren und auch nicht von Putin distanzieren und von Krieg nicht und von Frieden nicht. Wir werden auch nicht irgendwie keine Waffen weiter in die Ukraine liefern. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Genau, wir distanzieren uns höchstens von Sarah, wenn es sein muss. So wie das ja die ostdeutschen Landesverbände vom BSW auch tun, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Naja, so ganz haben sie sich ja nicht distanziert, leider. Ja, aber so halb immerhin. Sonst hätten wir jetzt schon längst eine Brombeer-Koalition. Muss ich auch mal vorstellen, Brombeer-Koalition. Ich glaube, das ist mehr daran gescheitert, dass sich die CDU nicht vom Faschismus distanziert hat, das Zugeständnis des BSW, sich von Sarah Wagenknecht zu distanzieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben ja jetzt gelernt, dass eine Taktik total praktisch ist. Und wir ballern jetzt einfach alle Parteien außer die CDU in dieser Folge nach vorne. Also, kurzer Disclaimer, alles, was ihr jetzt hört, was jetzt im Nachgang kommt, ist frei erfunden, total gelogen und völliger Bullshit. Das stimmt alles nicht. Also alles, was ihr jetzt hören werdet, was wir über die CDU und die CSU sagen, stimmt nicht. Das ist Shit, das ist Bullshit, das ist gelogen. Aber es gibt ja diese wunderschöne Technik des Flood the Zone with Shit. Und wir erzählen jetzt einfach 4 Geschichten auf meiner Seite und bei dir sind es vielleicht 3? Ich habe 3 vorbereitet, ja. Perfekt. Dann wir erzählen jetzt 7 Geschichten über die Dinge, die die CDU, CSU getan hat oder tut oder was sie ausmacht. Und die sind alle frei erfunden. Es ist alles gelogen. Aber vielleicht bleibt ja was kleben. Wer weiß. Das wäre sehr wünschenswert. Ja, ja. Also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Bei Donald dem Orangenen hat es geklappt. Und deswegen, ja, falls uns irgendeine Partei dafür danken möchte, dass wir jetzt sie mit diesem Podcast nach vorne gefickt haben, außer vielleicht die AfD, da wollen wir es nicht, da wollen wir keinen Dank, weil die wollen wir eher auch wegballern, also weg vom Wahlzettel. Lieben gern, verbietet diesen Dreckshaufen. Tschüss. Oder siehst du anders? Nein, also ich finde, ich kann das Wort wegballern durchaus unterstreichen. Okay. Mit einem Filzstift. Natürlich, mit einem Filzstift. Oder schöne Edding so. Der Edding ist ein Filzstift. Es heißt dann gleich wieder, wenn sie schießen, Schießbefehl. Ja, genau. Ja. Ach, übrigens, wenn Jens Spahn einen Stift in der Hand hält, dann ist das auch ein Filzstift. Vielleicht kommen wir heute ja noch zu ihm, wer weiß. Fakt ist auf alle Fälle, wir erzählen 7 erfundene Geschichten über die CDU, CSU und mal schauen, was davon kleben bleibt. Mhm. Okay, fangen wir mit mir an, weil es soll ja quasi aufgehen. Genau, und abwechselnd, und da du eine Geschichte mehr vorbereitet hast, du Ola Streber, musst du anfangen. Nein, die erste Geschichte, die jetzt auch, mir eingefallen ist, ist noch Geschichte 0, die passt nämlich einfach noch kurz. Jetzt kurz noch eine Wahrheit. Für alle, die sich jetzt wirklich gefragt haben, warum flogen jetzt denn so viele Folgen in den Podcatcher auf einen Schlag? Falls jemand verpasst hat, wir waren mal fix auf YouTube, da werden wir auch weiterhin die Folgen hoffentlich veröffentlichen, je nachdem, wie launig ich da drauf bin. Aber es ist jetzt eigentlich nur ein weiterer Schritt in der Produktionskette, also dementsprechend nicht so extrem aufwendig. Und tatsächlich, Archive wurde gehackt. Archive.org, da liegen nämlich unsere Folgen normalerweise. Genau, deshalb ist auch unsere beste Ausrede, warum wir das nicht waren, wir ficken uns nicht selber ins Knie. Genau, also wir waren es definitiv nicht. So, jetzt kommt aber die erfundene Geschichte. Die CDU-CSU möchte ja jetzt Sachen gewinnen. Mhm. Und irgendwer hat denen gesteckt, dass Olaf Scholz, über den es ja ganz, ganz viel Schmutz irgendwo in verschiedenen Schubladen und Archiven gibt, irgendwer hat denen erzählt, dass es auch über Friedrich Merz in verschiedenen Archiven Dinge gibt, also Schmutz. Und die Doro Bär, hat sich jetzt eigenhändig hingesetzt und hat archive.org auch gehackt, weil sie dachte, naja, ist ja auch ein Archiv. Mhm. Und da könnten ja auch Sachen über den Fritzl Merz sein. Mhm. Und dementsprechend hat quasi Doro Bär und ihre Digitalabteilung der CDU-CSU, die normalerweise ja quasi Hardcore-Gamer sind, sich mal hingesetzt und haben das Ding gehackt. Also falls ihr also in Zukunft die Doro Bär wieder als Digitalministerin bekommt, denkt an unsere Worte. Die Dame ist eine Hackerin. Die hat archive.org gehackt. Würde Doro Bär sich damit nicht als Verteidigungsministerin mehr qualifizieren, weil sie ja jetzt gezeigt hat, wie der Hackbug funktioniert? Na, sie hat ja nicht Bug gehackt. Sie hat ja aktiv Angriff gehackt, nicht Bug gehackt. Ja, sie hat ja schon, es ist ja ein Archive und ein Archive ist ja rückwärtsgewandt, um Vergangenes aufzubewahren und rückwärts heißt auf Englisch Back. Also es ist dann ein Hackback. Ich weigere mich, diesen schlechten Wortspielen hier noch weiter Raum einzuräumen. Das ist ja schlimm. Ja, also auf alle Fälle, Digitalministerin wird sie nicht mehr. Meinst du nicht? Nein, also bitte nicht, weil, wie gesagt, wir brauchen keine Hacker im Digitalministerium. Keine Blackheads quasi. Wobei, die CDU ist black, die CSU ist ja eher so blau. Ist sie dann ein Blue Hat? Quasi. Na dann. Gut, wir brauchen keine bayerischen Blue Hats im Digitalministerium. Blue Hat Hacker. Ist quasi Blue Sky, aber whatever. Ja, also wie gesagt, Dorobert, Achtung, Obacht, die Frau ist gefährlich. Wie gesagt, ja, unser Podcast hätte fast nicht mehr stattfinden können über Wochen oder konnte jetzt über Wochen nicht stattfinden und hätte auch in Zukunft. Wir hätten eine ganz andere Lösung finden müssen, deswegen. Und falls euch auffällt, dass irgendwelche Folgen von uns fehlen, teilt uns das mal mit, weil es könnte natürlich sein, dass da einige auch weggehackt wurden und vielleicht ja die, in der wir über die CDU-CSU gesprochen haben, dass sie mit uns kein Interview führen wollten. Ja, wobei, also das müsst ihr gar nicht uns sagen, fragt halt einfach mal in der Parteizentrale von der CSU nach, wo die Folge ist und ob man die bitte wieder freundlich republishen könnte. Okay, perfekt. Genau. Ja, deine Geschichte, Nummer eins. Meine Geschichte Nummer eins ist die CDU als Ganzes. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass die CDU sich ja immer so konservativ gibt und marktwirtschaftlich und sowas. Aber in Wirklichkeit ist die CDU eine sozialistische Partei, die Deutschland grundlegend umbauen muss. Und sie tat das halt geschickt unter diesem Mantel, ne, wir sind konservative, aber wenn sie dann irgendwann mal mit der absoluten Mehrheit an der Macht sind, dann werden die roten Fahnen entrollt und dann gibt es Militärparaden. Und ihre Tarnung ist ja tatsächlich fast perfekt. Ne? Also sie wirken schon wie so eine klassische christdemokratische konservative Partei. Mhm. Aber sie haben sich verraten, weil sie mit den Bauern paktieren. Und Bauern, weißt du ja, die machen Feldarbeit, aber die halten ja auch Tiere. Ja. Und zum Beispiel halten die Ochsen und Esel. Und Ochsen und Esel sind überhaupt nicht dazu gebrauchen, den Sozialismus aufzuhalten. Und deshalb sind Ochsen und Esel vollkommen in Ordnung. Und die Paktiererei der Bauern mit der CDU und den Ochsen und den Eseln ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die den Sozialismus gar nicht aufhalten wollen, sondern im Gegenteil sogar ihn befördern. Das ist perfide, ne? Das ist doppelbödig, das ist trippelbödig fast sogar schon. Krass. Sie werden ihn fast abgekauft. Sie ja, putzen es Sozialismus in Nationalsozialismus. Ja, sie heißen ja auch Christliche Soziale Union. Ja, daran hätte man es auch fast merken können, ne? Das istisch verschlucken sie. Aber sie deuten es an, wer es sehen möchte, lieber Aussichtsjedi, wer es sehen möchte, der kann es auch sehen. Man muss die Zeichen nur richtig deuten. Ja gut, bei der CSU merkt man es ja doppelt und dreifach, weil wenn du mal auf bayerische Wahlzettel schaust, ja, dann hast du ja die CSU. Mhm. Und die CSU bezeichnet sich ja quasi als die Partei für Bayern. Mhm. Das müssen sie auch machen, weil es gibt in Bayern ja auch die Bayernpartei. Mhm. Und sie sind ja auch ein Interessensvertreter für die Bauern in Bayern. Ja. Sie müssen aber auch das als die CSU machen und können es nicht als die ultimative, also sie sind auch die Partei für Bauern und nicht die Bauernpartei, weil die gibt's auch in Bayern. Ja. Und wenn man mal überlegt, dass übrigens der Unterschied zwischen Bayernpartei und Bauernpartei einfach nur ein Y und ein U, der Unterschied zwischen U und Y ist, da merkst du schon, das passt eigentlich auch beides in die CSU rein. Genau. Und ich meine, also der Unterschied zwischen U und Y ist ja also jetzt rein von der Setzerei her ja tatsächlich auch nur ein kleines Häkchen. Genau. Und also das S kommt eben auch vor U und S, Y. Also ja. Die CSU kommt quasi vor den Y- und U-Parteien. Mhm. Ja, also dementsprechend, ja, ich glaube, da bist du in einer großen Sache auf der Spur. Das könnte sein. Also ja, definitiv. Also Karl Marx würde Christdemokraten wählen. Genau. Der alte Trierer. Genau. Gut, welche finstere Wahrheit über die CDU hast du noch mitgebracht? Ja, also ich kann jetzt mal aus Halle berichten. Es gibt in Halle einen Park, den Pestalozzi-Park. Mhm. Der zieht sich so durch Halle und da gibt's auch ein Monument. Mhm. So eine Weltkugel mit Ehrenkranz und die wird auch hin und wieder mal vollgeschmiert. Mhm. Und da steht ein Satz. Da ist auch ein Hammer und Sichel, glaube ich, ist es. In dem Fall. Also nicht Hammer und Zirkel, sondern Hammer und Sichel. Und wenn da das jetzt als Vorrede, was da auf diesem Monument steht, da steht nämlich drei Worte in einer Gleichung. Und das erkläre ich gleich, was da steht. Wir kennen ja die CDU, CSU. Die sind ja eigentlich so ein bisschen gegen die moderne Elektrifizierung, so E-Autos, Windkraft, Solaranlagen. Mhm. Da sind die eigentlich dagegen. Ja. Gut. Und wenn man so die Sowjetunion angeschaut hat und so ein bisschen Marx und Stalin, Lenin und Stalin so verfolgt hat, da gibt es die Logik Elektrifizierung plus Sowjetmacht ergibt Kommunismus. Mhm. Und auf diesem Monument in Halle steht auch genau das, also Elektrifizierung plus Sowjetmacht gleich Kommunismus. Mhm. Und wenn man das mit der Elektrifizierung jetzt flächendeckend umsetzt, braucht es ja nur noch einen Funken Sowjetmacht und da reicht schon so ein ganz kleiner Wagenknecht möglicherweise. Mhm. Und zack, Kommunismus. Und deswegen sind die quasi gegen diese E-Autos, Windkraft und Solaranlagen. So diese Elektrifizierung, die darf einfach nicht richtig modern werden. Ja. Weil klar, das alles, was jetzt da ist, ja, läuft ja jetzt bereits. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so Atomkraftwerke sind jetzt abgeschaltet und es muss halt geguckt werden, dass immer die Elektrifizierung nicht flächendeckend funktioniert. Das ist immer so ein bisschen Dunkelflauten und dunkle Flecken in Deutschland. Deswegen gibt's ja auch überall Funklöcher. Mhm. Das sind ja immer CDU-CSU-Minister gewesen in den letzten Jahren fast, die das verbrochen haben. Und dementsprechend, diese dunklen Flecken sorgen auch dafür, dass es keine flächendeckende Elektrifizierung und Funkverbindung gibt. Ja. Weil das könnte auch, du brauchst nur einen Funken Kommunismus oder einen Funken Sowjetmacht. Und bam, Kommunismus. Unglaublich. Ja. Das Perfide ist, das ist ja auch so, das ist so, dieser antikommunistische Antrieb, der ist ja auch nur, um davon abzulenken, dass sie in Wirklichkeit dann doch sozialistisch sind. Das heißt, sie verschleiern einfach sehr gut, was sie tun. Ja, oder eben nicht. Also, wie gesagt, du kannst ja beides sein. Das ist ja das Schöne bei Flood the Song with Shit. Die Leute dürfen jetzt beides glauben. Die können sich jetzt einfach ihre Theorie rausnehmen und sagen, ja, nee, die sind voll die Radikalo-Kommunisten oder das sind die so voll die Radikalo-Antikommunisten. Ja, genau. Also, es ist wunderbar. Und, ja. Also, sie sind quasi Antikoms. Faszinierend. Ja, also, ich meine, schau dir die Belege an. Also, sie sind ja aus der Atomkraft ausgestiegen. Und sie haben aber auch, die waren es, die in NRW den Kohleausstieg quasi beschlossen haben. Und ja, die sind, und sie sind gegen Windräder, die sind also eigentlich gegen Strom. Ja, es gibt ja die Antifa, die sind gegen die Faschisten. Und es gibt die Antikoms, die sind gegen die Kommunisten. Mhm. Und wenn du aber überlegst, was Antikoms auch sein könnten, dann sind es Antik ohne menschliche Schwächen. Also sie bezeichnen sich selber als quasi als antike Menschen ohne Schwächen. Mhm. Oder ohne menschlichen Strom. Ohne menschlichen Strom, genau. Ja. Weil antik, also konservativ, antik ist ja eine Art von konservativ, ja. Konservativem Denken. Also dementsprechend, ja, also du siehst, ja. Elektrifizierung plus Sowjetmacht gleich Kommunismus heißt, ist der Grund, weswegen man keine Stromtrassen nach Bayern so richtig flächendeckend hinkriegt. Ja. Ja, das klingt so plausibel, das werde ich morgen in einem Leserbrief in meiner Haus- und Hoflokalzeitung erwähnen. Ja, aber du musst dann noch mindestens erwähnen, dass der Chrissy das auch toll findet. Ja. Dann drückt sogar die Bild ab. Ja, gut, aber mit, also liberale Fanboys gibt's hier einfach unter den Leserbriefschreibern auch nicht. Die sind entweder bei der CDU oder gleich bei der AfD oder sehr weit links außen. Gut. Nachdem wir über grundsätzlich programmatische Themen gesprochen haben. Ich denke, es führt nichts daran vorbei, dass wir über das Personal der CDU sprechen müssen. Ja, gerne. Und meinen liebsten Filzstift habe ich ja schon erwähnt. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen länger sprechen. Da gibt's nämlich viele Geschichten über ihn. Wusstest du nämlich beispielsweise, dass Jens Spahn ein von Russland gekaufter Agent Provocateur ist? Ist er? Ja, ist er. Weil, also er wird von Putin bezahlt und er soll das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA zerrütten. Und das macht er tatsächlich sehr geschickt. Jetzt, ne? Er stellt sich als großer MAGA-Fan hin ne? Und sagt, alles, was Donald Trump macht, ist toll und super und schön. Und wir brauchen Donald Trump auch in Deutschland. Aber sobald er Minister wird, Das gibt es geheime Leaks. Der wird sich kritisch über Chlorhühner äußern. Und daraufhin wird sich dann Donald Trump angegriffen fühlen und jeden Handel mit Deutschland abbrechen. Und dann bleibt Deutschland nichts anderes mehr übrig, als mit Russland zu handeln. Und da kriegen wir dann Gashühner oder was? Ja, damit man Gas kaufen kann, weil, also Strom ist ja nicht, aber Wärme brauchen wir ja trotzdem. Mhm. Ne, deshalb ist Jens Spahn, steckt der mit Russland in Wirklichkeit unter einer Decke. Also er ist gerade so, weißt du, er ist gerade wie diese Zivilbullen, die sich in linke Strukturen einschleichen wollen, indem die auch mal irgendwie einen Stein werfen und sowas, nur halt in den internationalen Beziehungen. Mhm. Und ich finde, also er macht das ja sehr gut, sich da einzuschleichen und so zu sagen, Donald Trump ist super und also was. Na, er bringt sich richtig schön in Position, aber er weiß ganz genau, ein kleiner Funken und eine falsche Bemerkung und Donald Trump wird böse auf Deutschland und der Handel ist vorbei und dann erreicht Jens Spahn sein Ziel und Deutschland stürzt sich in die Arme von Väterchen Russland. Ah, das ist jetzt das Perfide, weil alle halten ja, also zum Beispiel den Volker Wissing halten ja auch alle für so einen planlosen Typen oder haben ihn für einen lange planlosen Typen gehalten. Mhm. Wir wissen ja, es ist ein ganz kleines bisschen anders. Aber bei Jens Spahn hält man ihn ja wirklich für so einen planlosen Typen, der einfach nur ein bisschen Aktien und Maskendeals kann, aber ansonsten ja eigentlich nichts. Aber da siehst du aber, wie perfide der Mann plant. Ja gut, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, dass Jens Spahn das plant. Er ist einfach ein verdammt guter Schauspieler, der sein Geld wert ist. Ja, vielleicht sprechen wir nachher nochmal über Jensi. Wer weiß. Aber kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich habe ja gerade schon gesagt, in Maskendeals und natürlich in Aktien. Mhm. Und hast du dir mal, werden wir mal inhaltlich, Hast du dich mal mit Tierwohl und Menschenwohl in Schlachtbetrieben und sowas auseinandergesetzt? Ja, ich hab's bereut. Dann habe ich sehr viel Alkohol getrunken und seitdem geht's wieder. Ja, also jeder, der sich damit ein bisschen tiefergehend beschäftigt, merkt ja, dass Tierwohl und Menschenwohl beides in Schlachtbetrieben jetzt nicht so ganz ideal sind. Das wurde aber auch in 16 Jahren Merkel beispielsweise nicht geändert. Mhm. Und das steht auch in keinem Parteiprogramm der CDU/CSU, auch nicht in den Grundsätzen. Mhm. Weil, jetzt kommt der Witz, also sowohl Menschenwohl als auch Tierwohl sind da einfach egal. Mhm. Wir wissen ja bis heute nicht, wo das SED-Parteivermögen abgeblieben ist. Ja. Gut, eigentlich wissen wir es, ganz ernsthaft. Ja. Guck dir den Wahlkampf in Konstanz letztens an. nein, also, wir wollen nicht gegen diese Partei heute sprechen. obwohl es sehr lustig wäre. Nein, aber tatsächlich, wahrscheinlich ist das Geld mit ins Saarland gegangen, da sind schwarze Koffer irgendwann. Auf alle Fälle, dieses schmutzige Grinsen ist herrlich. Das könnt ihr leider nicht sehen. Wir sollten doch mal Videopodcast machen irgendwann. Also, zurück zum Thema Aktienfonds für Landwirtschaft und in Wurst- und Fleischbauern. Da liegt das gesamte Parteivermögen der CDU/CSU. Die haben das damals irgendwann in Aktienfonds da angelegt. Okay. Und deswegen ist quasi Tierwohl, Menschenwohl, Schlachtbetriebe nicht kein Thema. Also man muss dazu sagen, die CSU hat auch ganz viel Geld in Alkohol investiert und deswegen ist auch Cannabis nicht so die Lösung, weil beim Saufen hast du einfach mehr Prozente, auch bei den Aktien, ist da ein bisschen mehr. Also da geht einfach mehr Kohle rein als, ja, und ganz abstoßen kannst du das Zeug halt auch nicht. Also so ein bisschen wie Niedersachsen. Niedersachsen hängt ja so an VW, an der VW-Nadel. Und so hängt halt die CDU/CSU mit ihrem Parteivermögen an Aktienfonds für Landwirtschaft. Meinst du, das ist auch der Grund, warum die FDP so auf Aktienrente schwört, damit das Schicksal des deutschen Rentners dauerhaft mit der CDU verknüpft ist? Ja, klar. Ja, die CDU/CSU ist ja auch die Rentnerpartei. Und ich meine, jetzt nennen wir mal einen großen Fleischwarenproduzenten. Das Unternehmen, das früher mal Chinese hieß, sich aber mittlerweile umbenannt hat. Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Nennen wir noch mal eins. Wiesenhof. Ja, nennen wir noch mal eins. Vielleicht eins aus Bayern. Oder einen großen Fleisch- und Wurstfabrikanten. Du meinst die Würstchenfabrik Hoeneß und Söhne. Und wenn du jetzt mal überlegst, würdest du Hoeneß als den großen Sozialdemokraten sehen? Ich glaube, Uli Hoeneß ist nicht so groß. Würdest du ihn als Sozialdemokraten sehen? Also der FC Bayern ist ja schon rot. Ja, aber würdest du sie als sozialdemokratische Mannschaft, sozialdemokratischen Verein sehen? Wofür ist der in den Knast gegangen? Steuerhinterziehung, ne? Ja, genau. Definitiv kein Sozialdemokrat. Eben. Und dementsprechend, da siehst du es. Also da merkt man es auch. Da ist, und ganz ernsthaft, Hoeneß und Reiter hieß er, glaube ich, waren jetzt nicht so die großen Freunde. Hoeneß und Seehofer schon. Und der Reiter war ja lange Bürgermeister in München. Mhm. Also, dementsprechend, ja. Also, ja, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie, also, ja, es halten sie aber auch, also sie halten das geschickt unter der Decke tatsächlich, das muss man dann sagen. Also, wenn, also mal ganz ernsthaft, wenn die SPD beispielsweise, sagen wir mal die Grünen, also wir müssen ja nicht immer auf die SPD schimpfen, wenn die Grünen beispielsweise ihre Finger in irgendwelchen Wurstfabriken hätten. Ich glaube, wir könnten uns auf Wahlgeschenke so Robert Habeck-Wurst oder sowas freuen, so, weißt du, so wie Bärchenwurst, nur mit Roberts Konterfei. Und die CDU hat das ja bislang immer vermieden, tatsächlich. Obwohl ich so Streichmerz, es wäre schon eigentlich ein Produkt, ne? Mein Hirn arbeitet gerade die ganze Zeit, wen man in der CDU, CSU eigentlich, also du sagtest ja, sie haben die Finger in der Wurst, also quasi Wurstfinger. Ich finde gerade nur keinen Meier, also keinen Jungen und keinen alten Meier, den man irgendwie Wurstfinger unterstellen kann. Ja, man sieht ja immer nur die Fressen und so selten die Finger von den Leuten, weil die stecken ja meistens auch in irgendwelchen schwarzen Kassen. Und Koffern. Damit umklammern sie die Koffer mit den Fingern, aber ja. Da sieht man auch nicht so viel, das stimmt. Ja, aber wir behalten natürlich in Erinnerung, dass sie ganz viel Geld in Wurst und Fleisch sparen, aber auch in Alkohol haben. Zum Alkohol kommen wir nämlich als nächstes. Echt? Aber, ja, also bei mir. Okay. Bei dir kommen wir jetzt aber zuerst zu was ganz anderem. Ja, jetzt kommen wir zu Friedrich Merz, und als ich das rausgefunden habe, war ich auch irgendwie entsetzt. Mhm. Erzähl. Also, wir haben ja zuletzt der Presse entnehmen können, dass man nicht mehr ganz so deutlich seitens der CDU artikuliert, dass man nicht mit der AfD zusammen koalieren möchte. Und dann bin ich auf Spurensuche gegangen. Und also die erste Spur, die man da so im Internet dazu findet, woher Friedrich Merz ursprünglich kommt, das müssen wir kurz an dieser Stelle klären, das ist natürlich absoluter Unsinn. Friedrich Merz ist natürlich nicht Monty Burns, der es mit Hilfe einer Maschine geschafft hat, aus den Simpsons in die Realität zu entkommen. Das ist Blödsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Also da können wir uns, also wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Also, nein. In Wirklichkeit ist Friedrich Merz ein unehelicher Sohn von Franz von Papen. Wir erinnern uns, Franz von Papen hat ja vergeblich versucht, den Faschismus an die Wand zu quetschen, bis er quietscht. Mhm. So. Und als alter Mann ist der halt, das hat ihn bitterlich gegrämt, dass sein Lebensprojekt so nicht funktioniert hat und dass der Nationalsozialismus sich, der Faschismus sich selber an die Wand gequetscht hat, bis er quietscht und er da gar keinen Anteil dran hatte. Das ist so. Und dann hat er sich halt eine abgelegene Ecke Deutschlands gesucht und hat das Sauerland gefunden und hat dann dort ein geheimes Zuchtprojekt gestartet, bei dem ein CDU-Politiker entstehen sollte, der den Faschismus genauso wie er erst salonfähig macht, um ihn dann entzaubern zu können, um als Retter Deutschlands in die Geschichte einzugehen. Und es hat natürlich solche Zuchtprogramme, also wie das so für konservative Zuchtprogramme sich gehört, da hat es natürlich verschiedene Kandidaten gegeben und dann, er hat mehrere Kinder gezeugt, die dann regelmäßig auch in Messerkämpfen auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssten, damit der Stärkste kommt, weil er muss ja den Faschismus ganz doll quetschen, bis er quietscht am Ende. Und der Friedrich hat als einziger überlebt und ja, genau. Cool. Du hast jetzt gerade so häufig Merz gesagt und Geschichte. Wenn Friedrich Merz Kanzler wird, ist Olaf Scholz dann ein Vormerz? Ja. So, jetzt schlagt mal nach, was Vormerz war. Viel Spaß dabei. ja, klingt vernünftig, dass Friedrich Merz eigentlich ein Experiment ist. Ja. Und der kein Sohn schönes, Preis von Papen. Ich sag ja, kein schönes Experiment, aber ja. Ja, also man muss sich mal Bilder von Franz von Papen anschauen und Bilder von Friedrich Merz. Also es sind beides alte weiße Männer. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, und eigentlich er hat ja der Urvater der CDU ja auch schon davor gewarnt. Keine Experimente wagen. Das ist richtig. Konrad Adenauer würde Friedrich Merz nicht wählen. Genau, Konrad Adenauer würde keine Experimente wählen und dementsprechend auch nicht. Ja, Friedrich. Ja, ich wollte nur drauf raus. Ich glaube, es ist das Sauerland. Gibt's im Sauerland gutes Bier? Nein. Okay. Wo kommt denn Jens Spahn her? Aus dem Sauerland. Nein. Kommt Jens Spahn aus dem Sauerland? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall NRW-Landesverband, meine ich. Ich werde das hier live recherchieren, wo Jens Spahn geboren ist und wo er seinen Wahlkreis auch hat. Ja, er ist aus Ahaus. Da ist er geboren, das ist richtig. Und Ahaus ist kurz vor, ach Gottchen, das ist ja am Borken, Arsch. Das ist Münsterland, also es ist auf jeden Fall Westfalen. Ja, siehst du, da gibt's aber viel Bier. Da ist auch nicht so viel, da ist quasi, Westfalen ist ja so die Ecke, wo die großen Dorfkirmeses und Altstadtkirmeses stattfinden und viel gesoffen wird und wo natürlich auch CDU-CSU-Parteitage stattfinden, so auf allen Ebenen, so in der Kommune, im Kreis, im Land und bundesmäßig gibt's ja auch. Und zwar CDU-CSU-Parteitage sind regelrechte Swingerpartys, denn ja, da wird halt einfach gesoffen. Also wer schon mal in einem Bierzelt war, der weiß, wie willenlos Menschen in Bierzelten teilweise übereinander herfallen und so ist es halt einfach auch dort. Und zwar finden da wirklich wilde Swingerpartys statt. Also abends bei der Jungen Union. Viele von den Typen gelten ja so wenn du so die Leute anschaust, keine Ahnung, würde man ja eher Witze machen, die sind unbumsbar oder was weiß ich was. Aber wenn dann halt mal beim CDU-CSU-Parteitag die Damen und Herren zusammenkommen und in Bierzeltmanier sich einen voll reinlöten, dann sind die natürlich so hackestramm, dass sie übereinander herfallen. Dabei werden natürlich Sextapes generiert. Mhm. Und damit sind sie dann tatsächlich auch im Rahmen der CDU-CSU erpressbar. Mhm. Und das passt natürlich nicht ins brüde Weltbild, aber so ist es. Also ganz ernsthaft, wenn ihr wirklich unbumsbar seid, wenn wirklich nichts geht mit Männlein und Weiblein da draußen, geht, also das ist unsere große Dating-Folge jetzt kurz, das ist, geht zur CDU-CSU, zu den Parteitagen, bewerbt euch dort, werdet dort Mitglied. Das einzige Problem, und das, liebe Heteromänner, müsst ihr euch jetzt aber ernsthaft überlegen, die CDU-CSU hat einen Männerüberschuss. Mhm. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum man selbst in der christlich-konservativen CDU-CSU akzeptiert, dass Männer auf Parteitagen schwul wurden. Ja. Weil Männerüberschuss. Und möglicherweise würde das so den manchen Gesundheitsminister oder sonst irgendwas erklären, den die CDU-CSU da am Start hatte. Dementsprechend, wir haben ja schon rausgefunden, es gibt ja auch so andere Gründe, genetisch, sozialisiert oder halt CDU-CSU. Und das S übrigens in CSU steht für sehr großen Männerüberschuss. Mhm. Du meinst also, Jens Spahn hat dauerhaft einfach auf den Parteitagen immer das kürzeste Streichholz gezogen. Ja. Das wäre schon möglich. Das erklärt einiges. Naja, also nein, aber ich will nur drauf raus, also das, was man ja immer über verschiedene Leute sagt, deswegen spuren die auch alle, wenn da gibt's kein Ausscheren großartig. Mhm. Wenn du so anschaust, fast keiner von diesen Jungunionisten schert da irgendwie komplett aus. Also du hast da keine Quertreiber, so wie Kevin bei der SPD. Sowas hast du einfach in der CDU-CSU nicht. Und wer da mal querschlägt, der gründet dann sofort seine eigene Partei. Siehe die Lack- und Lederbayerin da. Mhm. Oder der Maaßen. Ja. Genau. Ja, der hat das Sextape vom Geheimdienst dann auch freikaufen lassen und hat sich dann. Und jetzt habt ihr Bilder im Kopf, Freunde. Jetzt habt ihr Bilder im Kopf. Es war uns ein Vergnügen. Viel Spaß. Ja, also wie gesagt, das war alles erstunken und erlogen, aber möglicherweise, hey, man weiß es nicht. Man darf ja noch Fragen stellen. Man darf ja noch Theorien. Es ist sowas wie eine Meinung. Es ist noch nicht mal eine Meinung, es ist quasi eine freie Meinung. Also sie ist frei von Meinung und deswegen eine Meinungsfreiheit. Es sind quasi alternative Fakten. Es gibt nichts, was belegt, dass das, was wir erzählen, falsch war. Genau. Aber es gibt halt auch nichts, was es beweist, dass es richtig ist. Aber möglicherweise, man weiß es nie. Also wir stellen nur Fragen und ja, wir wissen doch, da wo Rauch ist, also wenn da ist auch Feuer und wenn Leute drüber sprechen, dann muss ja auch was dran sein. Genau, also wie gesagt, flat the song with shit, wir können das auch über andere Parteien machen. Schmeißt uns doch einfach mal so ein paar Ideen rüber, über wen wir das machen können, und das Zeilenende erzählt euch jetzt natürlich noch seine größte Flat the Zone Shit Geschichte über Volt. Und ja. Und warum die eigentlich immer und überall auftauchen können. In diesem Sinne, tschüss! Es gab da mal so eine Science-Fiction-Serie mit Scott Bakula in der Hauptrolle. Und ich glaube, das erklärt auch, warum Volt immer und überall auftaucht. Macht's gut. Tschüss.